Piepe war nach zum halb eins, die Lüdeling, ob Mädel hast oder ob keins. Amüsierst du dich, denn das findet sich auf der Reeperbahn nachts um halb eins und alle!